Der Komödie, erster Teil. Geht los! Herzlich willkommen auf dem Rücken von Buch auf Chemnitz. Ich lade Sie ganz herzlich ein und würde mich freuen, wenn ihr ankommen würdet. Das mache ich, das mache ich. Mit freundlichen Grüßen, eure Claudia. Vergesst mich bitte nicht. Danke. Tschüss. Das mache ich, das mache ich. Das mache ich, das mache ich. Das mache ich, das mache ich. Das mache ich, das mache ich. Das mache ich, das mache ich. Das mache ich, das mache ich. Das mache ich, das mache ich. Das wird in der Rechnung erscheinen. Können wir hier unten Schalter umlegen? Aber alles ist menschlich, Mann. Thank you. wird zum Ernst des Lebens hier. Heavy Talk. Jetzt wird zum Ernst des Lebens hier. Zu sehr. Es scheint.